Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We continue with verse 16. Wir machen weiter mit Vers 16. We have come into an intimate experience with God's love and we trust in the love he has for us. Wir haben eine intime Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht und vertrauen auf die Liebe, die er für uns hat. I really love how the Passion puts this and how John expresses this so beautiful. Ich liebe es wirklich, wie es in der Passion-Übersetzung ausgedrückt wird und wie Johannes es so schön formuliert. That we have come into this intimate experience. Dass wir zu dieser intimen Erfahrung gekommen sind. Because that's exactly what the Greek says. It's this same word again of experiential, of intimacy, of something that we really grabbed hold of. Denn genau das sagt das Griechische aus. Es ist wieder dasselbe Wort, dass das Erleben von Intimität bedeutet und etwas, was wir wirklich ergreifen. But look what he says. Doch schau, was er sagt. He not only says that we've come into an intimate experience with God's love, but he also says we trust in the love that he has for us. Er sagt nicht nur, dass wir die Liebe Gottes auf intime Weise kennengelernt haben, sondern er sagt auch, dass wir auf die Liebe vertrauen, die er für uns hat. In the original Greek, when it says here, we trust in the love he has for us. Wenn es hier heißt, wir vertrauen auf die Liebe, die er für uns hat. It says that we believe in it. Steht im griechischen Originaltext, dass wir daran glauben. And the word for believing is written in the present tense and active voice. Und das griechische Wort für glauben steht im Präsens und in der aktiven Stimme. Isn't that interesting that we have to believe it, not only experience it? Ist es nicht interessant, dass wir es glauben müssen und nicht nur erleben? I like how John said that we have already experienced it, but now we also choose to believe it. Mir gefällt, wie Johannes sagt, dass wir es bereits erlebt haben, uns aber jetzt auch dafür entscheiden, daran zu glauben. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. In the years that I've been serving Jesus, I've seen something many, many times. In den Jahren, in denen ich Jesus diene, habe ich etwas sehr, sehr oft gesehen. I have seen people having lots of incredible experiences with God. Ich habe gesehen, wie Menschen viele großartige Erfahrungen mit Gott gemacht haben. And then you meet them a year later, 2 years later, 3 years later, and it's all gone. Und dann trifft man sie 1, 2 oder 3 Jahre später und alles ist weg. The Bible, from my understanding, teaches very clearly. So wie ich es verstehe, lehrt die Bibel sehr deutlich. That true and fruitful Christian life is a permanent working together between us and God. Dass das wahre und fruchtbare christliche Leben eine permanente Zusammenarbeit zwischen uns und Gott ist. So remember, John is teaching us in the whole letter already. Denke daran, Johannes lehrt uns in diesem ganzen Brief, that God loved us so incredibly, God started the whole process, everything starts with him. Dass Gott uns so außerordentlich geliebt hat, dass Gott den ganzen Prozess in Gang gesetzt hat und dass alles mit ihm beginnt. But then he teaches us in the whole epistle what's our part and our responsibility. Aber dann lehrt er uns in seinem Brief, was unser Teil und unsere Verantwortung sind. And it's the same thing that he repeats again here. Es ist dasselbe, was er auch hier noch einmal wiederholt. God gave the life of his son to prove his deep love for you. Gott gab das Leben seines Sohnes, um seine tiefe Liebe zu dir zu beweisen. But you have to actively, permanently, constantly keep trusting in that love. Aber du musst aktiv, dauerhaft und beständig auf diese Liebe vertrauen. I'm sure you have already noticed. Ich bin sicher, du hast schon bemerkt. That I talk a lot about in which grammatical tense things are written in the Greek. Dass ich viel darüber spreche, in welcher grammatikalischen Zeitform die Dinge im Griechischen geschrieben sind. Because in my understanding it makes a big difference. Denn nach meinem Verständnis macht es einen großen Unterschied. The moment it is written here that we trust in his love and it is written in the active voice, that means I'm responsible for doing that. Wenn hier wir vertrauen auf seine Liebe im Aktiv steht, bedeutet das, dass wir dafür verantwortlich sind, dies zu tun. I cannot make God responsible for something that he clearly said I have to do. Ich kann Gott nicht für etwas verantwortlich machen, von dem er ganz klar gesagt hat, dass ich es tun muss. So this is written in a sense that an action that I have to continually make happen. Es ist als eine Handlung geschrieben, die ich fortwährend tun muss. So in other words. Mit anderen Worten. God, thank you that you've let me experience your love through Jesus Christ, and I will keep trusting in that love until the rest of my life. Gott, danke, dass du mich deine Liebe durch Jesus Christus erfahren lässt, und ich werde für den Rest meines Lebens auf diese Liebe vertrauen. And then of course he says this beautiful verse that most Christians know. Natürlich sagt Johannes dann diese schönen Worte, welche die meisten Christen kennen. God is love. Gott ist Liebe. And those who are living in love are living in God and God lives through them. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt durch ihn. Once the Bible is so clear that God is that agape love and God will never stop being that agape love. Da die Bibel so klar sagt, dass Gott Agape-Liebe ist und Gott niemals aufhören wird, Agape-Liebe zu sein. That is, of course, if I love, that I will always remain in God, because that's who he is, that's his nature. Werde ich natürlich, wenn ich liebe, immer in Gott bleiben, denn das ist es, was er ist. Es ist seine Natur. In my understanding of the New Testament, nach meinem Verständnis des Neuen Testaments, to abide in love has two meanings. Bedeutet, in der Liebe zu bleiben, zweierlei. The first meaning is I always must remain actively believing in how deeply God loves me. That's how I abide in his love. Erstens muss ich immer aktiv daran glauben, wie sehr Gott mich liebt. So bleibe ich in seiner Liebe. The other side of the coin is that I permanently and actively have to find ways to give the love away to others. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich permanent und aktiv Wege finden muss, diese Liebe an andere weiterzugeben. Do you know there are actually several promises in the Bible that are conditional? Wusstest du, dass es in der Bibel tatsächlich mehrere Verheißungen gibt, die an Bedingungen geknüpft sind? Think about Romans 8:28. There's a lot of people quote when they are in trouble. Denke an Römer 8, Vers 28. Denn viele Menschen zitieren, wenn sie in Schwierigkeiten sind. We know that everything works together for good. Wir wissen aber, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. But that's a conditional promise. That means that you have to walk in love, because it says we know that everything works together for good for those who love God. Aber das ist eine bedingte Verheißung, was bedeutet, dass du in Liebe leben musst. Denn es heißt, wir wissen aber, dass für diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. And John tells us that you can't love God and not love your brothers. That's not even possible. Johannes sagt uns, dass wir Gott nicht lieben können, wenn wir unsere Brüder nicht lieben. Das ist nicht möglich. So look, if I want everything to work for my good, I've got to actively walk in love. Schau, wenn ich will, dass alles zu meinem Besten wirkt, muss ich aktiv in der Liebe leben. Here, if I want God to live in me and God to live through me, I have to walk in love. Hier heißt es, wenn ich will, dass Gott in mir und durch mich lebt, muss ich in Liebe leben. God is love. Gott ist Liebe. Those who are living in love are living in God and God lives through them. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt durch sie. I remember when I was young in my ministry and when I was overwhelmed by the pressure. Ich erinnere mich daran, als ich ganz jung in meinem Dienst war und mich der Druck überwältigte. I realized I have to do this, I have to do that, and so much responsibility. Ich erkannte, dass ich dieses und jenes tun musste, und es lag so viel Verantwortung auf mir. And then one day the Lord spoke to me very clearly. Eines Tages sprach der Herr sehr deutlich zu mir. Reinhard, I don't want you to work for me. Reinhard, ich will nicht, dass du für mich arbeitest. I want you to let me work through you. Ich will, dass du mich durch dich arbeiten lässt. And this is what John says. Genau das sagt Johannes. John says that those who walk in love, he lives through them. Er sagt, dass Gott durch diejenigen lebt, die in der Liebe wandeln. In other words, all you now are is a channel of God. Mit anderen Worten, alles, was du jetzt bist, ist ein Kanal Gottes. I will see you tomorrow. Bis morgen.